wir von den Halbwahrheiten und da gibt es heute Teil 2. Schließ deine Augen, wir beten kurz. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Gnade, deine Kinder zu sein und dein Wort zu kennen. Wir danken dir, Herr, dass du die Wahrheit bereits festgelegt hast. Und wir sollen, Herr, mit deiner Hilfe heute erkennen, wo es zu Halbwahrheit degradiert wurde, wo wir in dieser Halbwahrheit bereits glauben und diese Lüge und diese Hälfte von der Wahrheit soll heute entlarvt werden und wir möchten in diese Freiheit hinein, denn nur die Wahrheit macht uns frei. In Jesu Namen. Amen. Sag bitte laut Amen. Yeah. Also, wir sollen die Wahrheit überprüfen. Überhaupt alles, was du hörst, sollst du nachfragen. Also sollst du immer überprüfen. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, sagt man. Und auch das, was du in den Medien hörst, in diesem Fernseher oder Radio oder wo auch immer, Mainstream-Nachrichten, sind manchmal und öfters sogar Fakes-Nachrichten. So, und da kannst du auch nicht sicher sein, ob das stimmt. Und es ist leider so, dass es meistens auch nicht stimmt. So, deswegen müssen wir auch diese Sachen, was du hörst, überprüfen. Aber auch geistliche Dinge, was du hörst, es kommen immer wieder, vor allem in der letzten Zeit, wie Peter auch sagte, kommen solche verführerischen Sachen. Und da musst du die Wahrheit, die angebliche Wahrheit, überprüfen. Und dann wirst du feststellen, dass manche Wahrheit eine Halbwahrheit ist. Okay? Und hier ist Vorsicht geboten, wie in dieser Predigtserie bei uns steht. Vorsicht, Danger, es ist Gefahr da. Und warum sind die Halbwahrheiten gefährlich? Ja, weil die nicht vollständige Lüge sind, sondern nur zur Hälfte. Ne? Also wir sind nicht so doof, dass wir an eine Lüge glauben würden, aber an eine Halbwahrheit, da sind wir anfällig. Und da müssen wir bereits jetzt heute schon eine Halbwahrheit erkennen können, die von der wir letzten Sonntag gesprochen haben. Das ist die Halbwahrheit, Hauptsache glücklich. Da haben wir schon einiges letzten Sonntag gehört. Und ich möchte ein bisschen weitergehen, egal um was es dabei geht, sagen die Leute und Christen vor allem auch, ey, es ist Hauptsache, dass ich mich in der Sache wohlfühle. Egal ob es um die Beziehung geht oder um eine Freundschaft oder um einen Dienst in der Gemeinde, Hauptsache, ich fühle mich dabei wohl und dann bin ich dabei glücklich, dann mache ich es und dann ist es gut. Aber ich wiederhole die Sache, es ist tatsächlich so, es ist nichts Verkehrtes dran, glücklich bei der Sache zu sein, glücklich in einer Beziehung zu sein, aber, und sag bitte nochmal, aber, es gibt so ein schönes Wort, aber, und dieses aber deutet, es gibt noch was anderes. Glücklich ist gut zu sein. Ja, das ist gut, wenn du glücklich bist. Aber wie das so oft ist, das Gute ist der Feind vom Besten. Und es gibt etwas Besseres als glücklich zu sein. Es gibt etwas mehr. Amen. Und wir haben gelesen, Jesus sagt im Johannes 10, Kapitel 10, Vers 10, ich bin gekommen, um euch das Leben in Fülle zu geben. Das Leben in Fülle ist etwas mehr als nur glücklich sein. Und das Leben in Fülle ist das, was Jesus uns verspricht. Und die Medien zeigen uns immer wieder, was muss man haben, was muss man sein, um glücklich zu sein. Okay? Und man gaukelt dir etwas vor, damit du glaubst, wenn du das hast, dann bist du wirklich glücklich. Dann bist du tatsächlich der glücklichste Mensch. Dann bist du schön und dann bist du stark. Und ich habe übrigens nichts dagegen, dass wir etwas uns kaufen, dass wir was Schönes anziehen. Ich habe mir auch, meine Frau hat mir ein Antifalkencreme besorgt. Weißt du, das ist auch gut, sogar für Männer ab bestimmten Alter sowas zu haben. Also es ist schön, wenn du schön bist. Amen. Amen. Aber die Welt verkauft uns diese Ansicht vom Glück so. Unter dem Begriff Glück versteht man erstens größeres Besitz, angenehme Umstände, aufregende Erlebnisse, richtige Beziehungen, okay, und perfektes Erscheinungsbild. All das ist nötig, um glücklich zu sein. Das Problem ist aber dabei, dass die 99% von Menschen das niemals zusammen haben werden. Amen. Oder glaubst du, dass es so ist? Nein, ich werde es auch nicht haben, du wirst es bestimmt auch nicht haben. Und selbst wenn wir das auf einmal alles haben, dann erfüllen uns diese Dinge trotzdem nicht und du wirst niemals glücklich, denn das ist nur eine Imitation vom Glück. Und 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 sagen, lass uns das lesen, die Welt vergeht. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt oder lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit, sagt der Opa Johannes. Und er wusste Bescheid. Amen. Weißt du, die älteren Menschen, man hat eine Umfrage gemacht bei Menschen, die über 95 Jahre alt sind. Ist jemand hier über 95? Nur kurzes Check. Nein. So, und da haben die gesagt, da hat man sie gefragt, was würden sie anders tun in ihrem Leben? Die haben gesagt, erstens, wir würden reflektieren mehr in unserem Leben. Also nachfragen und ein bisschen mehr reflektieren. Und dann haben sie gesagt, wir würden etwas mehr investieren in die Dinge, die uns überdauern. Okay? Die weiterleben nach uns. Das haben die Menschen gesagt, die über 95 Jahre alt sind. Und die Welt vergeht, sagt Apostel Johannes, mit allen ihren Verlockungen und übrigens jede Sucht, die du heute triffst in dieser Welt. Sag mal Sucht. Die Sucht, das ist ein Ersatz für die Gegenwart Gottes in ihrem Leben. Und es gibt jede Menge von Süchten heute. Es gibt Alkoholsucht, es gibt Nikotinsucht, es gibt Fresssucht. Es gibt Sexsucht, es gibt jede Menge von irgendwelchen Süchten, Spielsucht, Handysucht, heutzutage Süßigkeitssucht. Ja, aber jede Sucht ist ein Ersatz für die Gegenwart Gottes im Leben von diesen Menschen. Denn er allein ist genug. Hast du gehört? Er allein ist genug. Dann brauchst du keine von diesen Dingen. Und Hauptsache, alle Menschen sind glücklich, sagen die Medien heute. Und dann lass uns doch alle Welt Haschisch rauchen. Dann sind alle glücklich. Dann ist das Problem gelöst. Und so machen sogar manche Völker in Afrika. Sind alle total glücklich. Abends. Weil sie alle bestimmtes Gras rauchen. Aber du verstehst, das ist nicht der Sinn der Sache. Und dann lass doch der Welt Lügen erzählen, denn mit der Lüge glaubt man, man sei glücklich. Oder man ist mit einer Lüge oftmals glücklich. Und die Menschen sind glücklich, weil sie einer Lüge geglaubt haben, die ihnen aufgezwungen wurde durch Medien. Man kann mit einer Lüge sehr glücklich leben. Es gibt so eine interessante Geschichte über eine glückliche Henne. Henne. Kuckuckuckuck, wie heißt der? Henne bei euch, alles gut? Ja? Kukereke, ja? Weiß ich nicht, wie das auf Farsi heißt, aber auf Russisch heißt es Kukereko. Und auf Deutsch heißt es Kukereke. Also die singen offensichtlich anders in Russland und in Deutschland. Aber es gibt so eine Geschichte von einer glücklichen Henne und ein Dieb kam in den Hühnerstall und stahl sich eine Henne. Okay? Und beim Rausrennen aus dem Hühnerstall wurde die Öllampe umgekippt. So, und der Hühnerstall brennte lichterloh. Und die Henne schaute zurück und dachte, der Mann hat mein Leben gerettet. Und sie war glücklich. Als dieser Dieb sie fütterte mit Korn, mit Weizen, da hat sie gedacht, der Mann liebt mich. Und sie war so glücklich. Als dieser Dieb in verschiedene Städte mit dieser Henne unter der Jacke gegangen ist, dann dachte die Henne, er sorgt für mich. Und eines Tages, als der Dieb sich entschieden hat, sie zu schlachten und ein Messer rausholte, da dachte die Henne, er will sich umbringen, er will Selbstmord begehen. Und dann sprang sie auf das Messer und starb als glücklichste Henne aller Zeit. So kann man glücklich sein mit einer Lüge, oder? Ich denke, es erinnert uns wirklich an manche Lügen, die Menschen so glauben und dabei so glücklich sind. Oh, das Geld ist doch das, was Glück macht. Nein, niemals im Leben. Und viele Sachen, die du auch im Facebook liest oder schaust, manche sagen, Facebook soll man nicht Facebook nennen, sondern Facebook. Facebook, also glauben. Man muss glauben daran, um daran, darin jeden Tag zu lesen, da brauchst du viel Glauben. Deswegen lese ich da was gar nicht. Aber jeden Tag werden beim Facebook 300 Millionen Fotos geladen. Und die Kritiker sagen, dass die Nutzer unglücklich werden mit dieser Plattform, weil sie ja ständig mit den positiven Eindrücken von anderen Menschen konfrontiert werden. Okay? Und wenn man sich so immer vergleicht, ach, die ist schon wieder auf Mallorca und ich sitze hier ohne Urlaub. Oder der Mann hat seine Muskeln wieder da gezeigt und du denkst, ja, und ich habe nur meinen einzigen Muskeln hier, rund, schön. Ja, dann wirst du auch unglücklich und immer unglücklicher, weil die positiven Fotos immer mehr kommen. Und der Mensch ist ja so, dass der immer sich vergleicht. Und viele geben an, dass sie glücklich sind, aber ob sie glücklich sind, ist richtig, ist fraglich. Und die einfältigen Leute fallen aber darauf ein und werden unglücklich. Also das Glück ist relativ. Hat uns Helena am Mittwoch so schön erzählt davon. Und die Welt gaukelt dir etwas vor, was Glück ist. Und zum Beispiel perfektes Erscheinungsbild ist total wichtig. Und Mädels versuchen, irgendwelchen Bildern nachzuahmen. Aber das kann sich schnell ändern. Weißt du, bei jedem Model, bei jeder Schönheit dieser Welt ändert sich das ziemlich schnell. Und Apostel Petrus sagte es so ernüchternd, 1. Petrusbrief 1, Vers 24, die Menschen sind wie Gras, das ist die gute Nachricht bei mir, oder Hoffnung für alle, die Menschen sind wie Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen verwelken. Kann jemand Amen sagen? Ja, ich merke es auch bei mir. Meine grauen Haare. Hast du das gefunden? Ja, du merkst es auch vielleicht bei dir. Also jede Blume verwelkt. Und das ist gut so. Hey, das ist okay so. Antifaltencreme sind auch gut. Aber Falten sind auch okay. Amen. Hey. Okay, und deine Glatze wird größer, aber mach nichts, Halleluja. Brauchst weniger Shampoo, Amen. Und auf gutem Dach wächst kein Gras, sagte meine Schwiegermutter. Auf gutem Dach wächst kein Gras. Okay, mein Dach ist dann noch nicht so gut. Oder die Menschen sagen, größerer Besitz, das ist wichtig für sich Wohlbefinden. Aber weißt du, die reichen Menschen haben den einzigen Vorteil, Sie wissen bereits, das, was die Menschen, das die meisten Menschen nicht wissen, das Geld macht nicht glücklich. Und Menschen, die das Geld nicht haben, die glauben immer noch, das ist aber das, was mich tatsächlich total happy macht. Aber es ist nicht wahr. Okay, Geld macht alles leichter. Okay, leichter. Aber es macht dich nicht glücklich und erfüllt dich nicht. Deswegen versuche es nicht mal. Manche Menschen versuchen mit Erfolg in ihrer Arbeit und haben sich ein Ziel gesetzt, bestimmte Positionen zu erreichen, was auch gut ist. Es ist nicht schlecht. Sie rackern sich ab. Und dann, wenn sie an ihre Karriereleiter da angekommen sind, wohin sie wollten, und schauten dann zurück, dann stellen sie fest, ich bin immer noch unglücklich. Es ist überall so. Überall und in jeder Hinsicht. Und deswegen sagt Jesus auch niemals von diesem Wort Glück. Dieses Wort kommt nie vor im Neuen Testament, sondern es geht um erfülltes oder nicht erfülltes Leben. Und erfülltes Leben beginnt in deiner Seele. Und der König David, der Multimilliardär war, er erkannte es und sagte, Psalm 32, Vers 1, selig sind die, deren Sünden zugedeckt sind. Selig sind die, deren Sünden zugedeckt sind. Da liegt Seligkeit. Dieses Wort selig im Neuen Testament heißt auf Griechisch Makarios und bedeutet so viel wie auf Zeit und ewig völlig zufriedengestellt sein. Das gefällt mir so. Das ist die perfekte Definition vom Glück. Auf Zeit und ewig völlig zufriedengestellt sein. Selig sind die, deren Sünden zugedeckt sind. Wow! Ich weiß, meine Sünden sind vergeben. Ey, was ist das für ein Gefühl? Ich habe keine Schuld mehr. Es ist alles bezahlt. Wow! Das muss man haben. Ein großer Geschäftsmann, ich weiß nicht mehr den Namen, der war sein ganzes Leben Atheist, aber zum Schluss seines Lebens sagt er, ich nehme Jesus an, ich gehöre ihm. Und dann sagten die Menschen, ja, du warst das ganze Leben Atheist, warum machst du das jetzt? Er sagt, ich bin ja nicht so blöd, um das beste Deal meines Lebens einfach wegzuschieben. Das ist der beste Deal meines Lebens. Wie kann man sowas ablehnen? Man wird dir etwas, man bietet dir etwas an als Geschenk. Okay. Und das ist der beste Deal unseres Lebens. Und deswegen sind wir selig. Das sagt auch Jesus, dieses Wort benutzt der Jesus auch in Matthäus 5, Kapitel 5, da kannst du Seligpreisungen lesen. Und da sagt Jesus von selig, was selig bedeutet. Und das ist ganz anders, als die Welt es uns vormacht. Und hör mal zu, Vers 4 zum Beispiel sagt Jesus, glückselig sind die Trauernden, sie werden getröstet werden. Trauernden sind nicht deswegen selig, weil sie Trauer haben, sondern weil sie dann getröstet werden vom Himmel. Halleluja. Dann sagt Jesus weiter, glückselig, Vers 8, sind die, die reines Herzens sind. Denn sie werden Gott sehen. Wow. Er sagt nicht vom Glücklichsein mit Auto oder damals mit Esel, mit Pferd oder mit einem Haus oder mit einer hübschen Frau. Alles ist gut, aber nicht da liegt dein Glück, sondern die reines Herzen sind. Und viele auch Christen heute, die jagen diesen Dingen nach und denken, ja, da. Ich habe Jesus, ja, ich habe meine Vergebung, ja, aber es ist doch so cool, wenn ich das und jenes und hier. Ja, vielleicht ist es nicht schlecht, aber es ist nicht dein Glück. Amen. Also bitte, erstes muss auf der ersten Stelle sein. Ein lautes Amen. Amen. Okay, und das klingt total anders, als was die Welt uns so vorgaukelt. Und das ist leider die Lüge. Je mehr Lügen, desto glücklicher leben heute die Menschen. Und es gibt tatsächlich dieses Phänomen, das ganze Land kann an einer Lüge festgebunden sein, so wie Sowjetunion, 75 Jahre lang. Oder jetzt in Nordkorea immer noch. Ein ganzes Land glaubt an eine totale Lüge. Die glauben, dass sie dass die beste Nation der Welt sind, das beste Land, obwohl das Land hungert. Aber man kann daran glauben, weil du ja massiv durch diese Medien indoktriniert wirst und manipuliert wirst. Und diese Lügen halten die Menschen an diesem Glücksgefühl. Ich finde, die Wahrheit zu kennen ist wichtiger, als an eine Lüge zu glauben, auch wenn die Wahrheit manchmal traurig ist. Amen. Also Gott will dich nicht glücklich machen, sondern er will dich selig haben. Er will dich gesegnet haben. Amen. Gesegnet haben. Gesegnet sein heißt mehr als glücklich sein. Und Freude zu haben ist mehr als Glück zu haben. Und Apostel Jakobus sagt auch, wir können Freude haben in unglücklichsten Umständen unseres Lebens. Ich weiß nicht, ob du das verinnerlicht hast. Jakobus 1, Vers 4, vielleicht ein Vers nur, dann gehen wir weiter. Meine Brüder, okay, zurück bitte, Vers 2. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet. Okay, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Also freut euch, sagt Jakobus, wenn du in irgendeine Versuchung unter Druck kommst. Ey, dein Glaube wird geprüft. Okay, dein Herz wird gereinigt dadurch. Reines Herz ist nötig, um Gott zu sehen, sagte Jesus. Weißt du noch, ja? Selig sind die, die reines Herz haben. Und Psalm 37, Vers 4 sagt, freue dich an dem Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Amen. Halleluja. Habe deine Lust am Herrn, das gefällt mir so sehr. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Okay, und wenn du Jesus kennst, wenn du an Gott sich festmachst, dann werden auch deine Wünsche anders. Amen. Dann werden deine Wünsche ein bisschen anders als davor. Oh, okay? Und dann wird dir der Herr auch diese Wünsche erfüllen. Also ihr Lieben, die Wahrheit ist, wir sollen uns nicht nach Glücksein ausstreben. Denn die meisten Menschen, die das suchen, das Glück suchen, werden niemals ankommen beim Glück. Und ich will dich schockieren, das Wichtigste im Leben ist nicht glücklich sein. Okay? Sondern gesegnet sein. Und wenn du das verstehst, dann kannst du auch glücklich werden. Amen. Viele Christen sind ständig enttäuscht und deprimiert, weil sie denken, dass Gottes oberstes Ziel soll heißen, wir sind glücklich. Und das wird niemals so sein. Und wenn sie das nicht erleben, dann denken sie, es ist ein Problem mit Gott, er liebt sie nicht. Oder es gibt ihn sogar gar nicht. Ne? Und dann zeigen sie Gott die rote Karte, weil sie nicht verstanden haben, dass Gottes oberste Priorität nicht dich glücklich zu machen ist, sondern dich zu segnen und dich auch zur Reife zu bringen. Und Gott liebt uns zu sehr, um uns alles zu geben, was wir uns wünschen. Ich möchte dir ein Beispiel zeigen mit einer Frau aus dem Alten Testament. Und da ist eine Frau, die ein Sinnbild für Unglück sein könnte, denn ihr Leben war eine Pechlawine. Sie war voller Pech und Unglück. Der Mann, der sie heiratete, wollte sie niemals haben. Sie war eine Zugabe zu seiner Frau, zu der anderen, die er auch hatte. Also er hatte zwei Frauen und das war die Lea, die zweite Frau von Jakob. Und sie war dem Jakob aufgezwungen vom Laban als Zugabe und sie fühlte sich als dritter Rad am Fahrrad. Sie fühlte sich auch so. Ja, also kannst du dir vorstellen. Nein, kannst du nicht. Ich auch nicht. Und als sie älter wurde und keine Kinder mehr gebären konnte, war sie am Verzweifeln und als sie einen Sohn bekam, nannte sie ihn Gad. Das heißt auf Hebräisch Glück. Und der Name Lea von ihr selbst bedeutet müde Arbeiterin. So, das ist die Bedeutung von ihrem Namen. Und sie nannte ihren Sohn Glück. Weißt du, sie war eine müde Arbeiterin. Komischer Name, aber so hat man sie genannt. Und keiner wollte sie haben, weil sie ja müde Arbeiterin war. Wer möchte schon eine müde Arbeiterin haben in, in seinem Leben? Und dann bekommt sie dieses Glücksmoment in ihrem Leben, den Sohn, und dann nennt sie ihn Glück. Und sie ist dabei sehr klug. Sie konserviert dieses Glückmoment, indem sie den Namen, richtigen Namen gibt und dann ständig diesen Sohn ruft und sagt, Glück, mein Glück, mein Glück. Hey, Gott, du bist mein Glück. Verstehst du? Sie hatte diesen Moment konserviert und erinnerte sich ständig, wenn sie ihren Sohn sah, an ihr Glück. Und das sollten wir mal machen, auch in unserem Leben. Jeder Mensch hat Glücksmomente. Amen. Und Albert Schweitzer sagte mal, viele Menschen wissen, dass sie unglücklich sind, aber noch mehr Menschen wissen nicht, dass sie glücklich sind. Amen. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie glücklich sind. Und wenn du diese Glücksmomente konservierst, erlebst, dann denkst du an sie und dankst Gott für das, was du hast. Und dann wirst du auch glücklich, auch in deinem Inneren, in deinen Gefühlen. Also an alle müden Arbeiter heute möchte ich sagen, ey, fokussiere dich nicht auf das, was dir fehlt, sondern zieh eine andere Brille an und fang an zu entdecken, was Gott dir auch im Unglück schon bereits gegeben hat. Wisst ihr, die Ehepaare heute scheitern und lassen sich scheiden, weil man ja an dieses Ziel glaubt, ich will glücklich sein. So, und die Romantik geht verloren in jeder Ehe. Okay? Und dann sagen die Menschen, naja, jetzt ist aber die Zeit, was Neues zu suchen. Aber sie haben unterschrieben, beide, als sie geheiratet haben, in guten und in schlechten Zeiten. So, das war das Versprechen am Beginn jeder Ehe. Aber man lässt sich heute scheiden, weil man einander nicht mehr glücklich macht. Und weißt du, es gibt genug Zeiten in deinem Leben, wo du dich dran festhalten musst, auch wenn du dich nicht wohlfühlst. Da musst du dich festhalten, genau in diesen Zeiten. Und niemals irgendwohin, irgendwas Neues zu beginnen. Denn da drin liegt dein Segen. Hörst du mir zu? Es ist ganz wichtig zu erkennen, dass in deinem Leben ein größeres Ziel ist, als nur sich wohl zu fühlen. Dieser Glaube an diese Wohlfühlen, sich gut fühlen, das zerreißt viele Beziehungen, viele Ehen. Man verlässt einfach die Beziehung, man verlässt die Ehe, man verlässt seine Freundschaft, man verlässt die Gemeinde, weil man denkt, ja, ich fühle mich nicht mehr so wohl. Aber das Wichtigste war niemals für dich, sich wohl zu fühlen, sondern das Ziel von Gott war, dass du geistlich wächst, dass du Wachstum hast, dass du eine reife Person wirst. Das ist das Ziel von Gott. Und genau deswegen musst du dich festhalten in diesen schweren Zeiten, in diesen unglücklichen Momenten, daran sich festhalten, festklammern und sagen, nein, ich bleibe. Amen, ich bleibe. Dann wirst du reife Persönlichkeit. Und viele können das nicht mehr, sich festzuhalten. Sie können nicht mal 10 Minuten ruhig sitzen. Still und nachzudenken. Das wird ein Problem dieser Zeit, wo viel ganz schnell gemacht werden muss. Aber das, was wir schon bereits gehört haben, dieses Wort prophetisch auch gesagt, Jesus sagte, trachtet zuerst an das trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und er wird alles andere dazu tun. Ihr Lieben, Gott ist das Ziel, nicht das Glücksein. Gott ist das Ziel. Für manche ist Deutschland das Ziel. Ich sagte, Deutschland ist kein Paradies, niemals. Himmel ist das Ziel. Huhu. Wenn du Deutschland in der Tasche hast, aber Himmel verloren hast, dann war das der blödeste Deal deines Lebens. Es gibt diese falsche Denkart, Menschen kommen in die Gemeinde und sagen, ja, ich vertraue, Gott wird mich jetzt segnen mit einem Ehepartner, zum Beispiel, nur zum Beispiel. Ja, ich vertraue darauf, Gott wird mich segnen mit einem Ehepartner. Und dann beten sie und kommen in die Gemeinde ein paar Monate und es kommt kein Ehepartner und dann verlassen sie die Gemeinde und auch Gott und denken, ja, jetzt ist aber nicht das, was ich gewünscht habe. Gott ist aber nicht Mittel zum Zweck. Okay? Und Gemeinde ist auch nicht Mittel zum Zweck. Es gab Leute, wir haben sie gefragt, warum kommst du nicht mehr in die Gemeinde? Ja, sie sagen, ja, weißt du, es geht mir jetzt besser. Verstehst du diese Denkart? Es geht mir jetzt besser, also ich brauche nicht mehr. Als ob die Gemeinde eine Therapie ist. So. Wenn es dir schlecht ist, dann kommst du in die Gemeinde. Wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich Gott. Aber wenn es mir gut geht, dann brauche ich nicht mehr. Wenn ich arbeitslos bin, dann komme ich in die Gemeinde. Wenn ich aber Arbeit habe, dann hat die Arbeit die oberste Priorität. Also vergiss es. Das ist total falsch. Total daneben. Und Gott hat nichts dagegen, dass wir glücklich sind, aber er will auf jeden Fall, dass wir heilig sind. Heilig sind. Und heilig ist was anderes als nur glücklich sein. Meine Frau macht mich nicht glücklich, deswegen schaue ich schlechte Seiten im Internet. Weißt du, das nicht glücklich sein ist kein Alibi für Sünde. Heilig sein ist viel wichtiger als Glücksgefühl zu haben. Und die Bibel sagt es, Hebräer 12, Vers 14, schau mal, ohne heilig sein wird kein Mensch den Herrn sehen. So einfach. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Basta. Punkt aus. Heilig sein. Heilig sein. Es steht nicht geschrieben, nur glückliche Menschen kommen in den Himmel, sondern nur geheiligte Menschen kommen in den Himmel. Das ist schon ein bisschen Unterschied. Deswegen kommen wir zu Gott und sagen, Herr, auch wenn wir jetzt nicht unbedingt glücklich sind, und weißt du, glücklich sein hängt wirklich von vielen Faktoren ab, was wir uns gar nicht vorstellen. Du kriegst heute Schokolade, dann wirst du nächste paar Stunden glücklich. Ja, von der Tafel Schokolade hängt vielleicht bei manchen Glück ab. Oder von der Sonne, ob die da ist oder nicht. Und Menschen sind abhängig von solchen Dingen und dann gibt es ein schlechtes Gefühl. Ja, kann sein, aber es ist niemals das, was dich wirklich als Christen glücklich machen kann oder unglücklich. Ich möchte noch eine Halbwahrheit sagen. Lass uns noch ein paar Minuten anhören. Diese Halbwahrheit heißt, die Christen sagen, alles wird gut, wir sind Christen und deshalb werden wir keine Probleme haben. Das ist eine Halbwahrheit, das ist eine falsche Art zu glauben. Zu denken, alles wird gut, nur weil ich Christ bin. Nein, wirst du nicht. Es gibt eine falsche Art zu glauben und zu denken und Menschen sagen auch, wir müssen Gott nur um das bitten, was wir brauchen, und dann werden wir es immer bekommen. Einen solchen Glauben hatte mal Martha und Maria, diese zwei Damen, Und als Lazarus krank wurde, da haben sie Folgendes getan. Sie haben Jesus gebeten zu kommen. Sie haben ihm Telegramm geschickt. Jesus, komm, hilf uns. Und dann warteten sie und Jesus kam nicht. Er kam nicht und er kam nicht und Lazarus starb. Und sie haben mit sofortiger Reaktion von Jesus gerechnet, aber er kam nicht. Und jetzt liegt der Bruder im Grab und die sind enttäuscht, total enttäuscht, beide. Und das erinnert mich an viele Christen. Manchmal beten sie, manchmal sagen sie, ja, Herr, ich habe so einen tollen Glauben. Du musst mir einfach helfen. Aber er hilft nicht und er kommt nicht. Oh, und dann sind sie total enttäuscht. Aber hör mal, Gott ist groß. Gott tut einfach das, was er will. Okay? Wenn du ein Problem damit hast, dann kannst du ein Problem haben, von mir aus. Aber Gott tut das, was er will. Und wisst ihr, er macht das, was für uns am besten ist. Ob du das glaubst oder nicht, was am besten ist für dich. Und er gibt nicht alles, was wir uns wünschen, sondern er gibt uns das, was nötig ist. Als weiser Papa, als ein kluger Vater im Himmel. Und Jesus kam, aber die Antwort war anders, als die Schwestern sich vorgestellt hatten. Und Lazarus wurde auferweckt und nicht geheilt. Es war noch besser. Halleluja. Dann gibt es noch eine Halbwahrheit, die Christen sagen, Gott bewahrt mich immer so, dass mir nie etwas Böses zustoßen wird. Mann, wäre das toll. Ich hätte das auch gerne geglaubt. Das klingt so schön. Niemals Schlechtes, was zustoßen wird. Hey, so ein fantastischer Luftballon. Aber manchmal passieren mit uns ganz seltsame Dinge und wenn das passiert, da fangen wir an zu jammern und sagen, Gott, was ist los? Was ist mit mir passiert? Warum ist das jetzt so? Und warum ausgerechnet mit mir? Was habe ich getan? Und dann brauchst du diese Art vom Glauben, die nicht von Umständen abhängig ist. Ich will jetzt aufhören, weil ich denke, das ist schon genug für dich, um nachzudenken und in der nächsten Woche auch darüber nachzudenken und mehr ihn zu suchen.